Dem Bericht der südkoreanischen Internetzeitung Tongiljus zufolge begann in Südkorea die Direktion Seoul des südlichen Komitees für die Erfüllung der gemeinsamen Erklärung vom 15. Juni die Bewegung für die Erklärung der 10.000 Seouler Bürger gegen Desertstationierung und für die friedliche Wiedervereinigung Koreas. Am 22. März gab es auf dem Platz Gangwamun eine Pressekonferenz darüber.